dieser frohen Zeit mit heißer Andacht an und legen dir, o Gott, auf dieses neue Jahr das erste Herzensopfer dar. Was hast du nicht vor Ewigkeit vor Heil an uns getan? Und was muss unsere Brust noch jetzt vor Lieb und Treu verspüren? Dein Zion sieht vollkommener Ruh, es fällt ihm Glück und Segen zu. Der Tempel schallt von Psalter und von Harfen, und unsere Seele wallt, wenn wir nur Andachtsglut in Herz und Munde führen. Oh, sollte darum nicht ein neues Lied erklingen und wir in heißer Liebe